Wir sandten doch bereits Nuh zu seinem Volk, und da sagte er: O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages.